Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott segne dieses Wort. Stolz oder bescheiden? In diesem Bibeltext hier aus dem 1. Petrusbrief lernen wir mehr über den Unterschied zwischen Stolz oder bescheiden zu sein. Stolz oder Bescheidenheit. Und Petrus schreibt hier eben, dass wir das in Glaubensgemeinden, dass wir uns unterordnen sollen, ja, als jüngere Männer, den Älteren. Das ist wichtig hier, ja. Aber eben auch, dass diese Unterordnung eben in Beziehung zu den Älteren, aber auch zu den Jüngeren getan werden sollen, dass wir einander demütig dienen. Das bezieht sich auf Ältere als auch auf Jüngere. So. Und nicht nur, weil jemand alt ist oder weil jemand irgendwie nun eine Führungsposition hat in einer Glaubensgemeinde, heißt das nun, dass alle Menschen in solchen Positionen immer die richtigen Entscheidungen treffen. Oder oftmals eben auch, dass es so ist, dass es Leute gibt, die eben, wo man sich fragt, ob Leute eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, denn Wort und Tat müssen auf jeden Fall übereinstimmen. Ja? Und ganz wichtig ist, dass Leute, die in Führungs- oder in führenden Positionen sind in Glaubensgemeinden, dass sie gute Hirten sind, ja, dass sie nicht irgendwie nur angeheuert sind, ja, und nur des Geldes wegen da irgendwie welche Dinge tun, sondern dass sie gute Hirten sind. Und wenn es kann vorkommen in Glaubensgemeinden, dass da irgendwie was nicht ganz zusammenpasst, Wort und Tat und der Heilige Geist uns ins Herz spricht, dass da irgendwas im Argen ist, dann tun wir gut daran, das wahrzunehmen und uns ja manchmal eben auch abzuwenden, wenn da etwas Böses ist oder Menschen Böses tun. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wichtig ist aber, dass wir auf jeden Fall bescheiden sind. Denn wie es hier heißt, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und das ist Gottes Gnade, die wir wahrnehmen können, in Demut, ja, und in Bescheidenheit. Und nicht nur als reuige Sünder, die wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, aber wir, deren unsere Herzen Jesus Christus zugewandt sind, das drückt sich dann auch aus, in unserem Umgang mit anderen Menschen. Nicht nur, was wir sagen, aber besonders, was wir tun. Und Kirche ist eben kein Gebäude, sondern das sind wir, die wir Jesus Christus folgen, ja, Mann und Frau, und wir kümmern uns um andere Menschen, nicht um irgendwie irgendwas zu erreichen oder dass Gott uns mehr liebt oder dass Gott dann, ich tue dies und Gott tut dann das. Das ist falsch. Nein, aus unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus resultiert dann eben das, dass wir uns um andere kümmern und vor allem Leib und Leben anderer Menschen muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Das ist ganz wichtig. Wir werden also in keinster Weise den Körper von Jesus Christus, also andere Glaubensbrüder oder Glaubensschwestern irgendwie, dass denen Leid zugefügt wird oder dass deren Körper, dass da Gefahr besteht, dass irgendwie kompromittiert wird, als Beispiel. Ja, und wenn das manchmal so ist, dann müssen wir uns eben abwenden und einen anderen Weg gehen mit Gottes Hilfe Und ja, das ist wichtig zu verstehen. Aber Bescheidenheit ist das, wo uns Gott auch hilft, ja, und wir tun gut daran, zu verstehen, dass wir, dass Bescheidenheit und Herzen, die Jesus Christus zugewandt sind und die Jesus Christus untergeordnet sind, dass wir so und nur so in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen können und auch in unserem Umgang mit anderen, wie der Heilige Geist uns leitet und ins Herz spricht, am besten wirken können. Ja, und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort. Hilf uns, uns vom Stolz abzuwenden. Ja, das haben wir alle. Wir alle haben diese Tendenzen in uns. Hilf uns, bescheiden zu sein, so wie du. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Wir beten, dass du uns auf den richtigen Weg leitest. Tagtäglich wieder aufs Neue. Und dafür danken wir dir. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.